Band 3, Kapitel 11 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 11. Julian stand auf dem Höhepunkt des Glanzes seiner Herrschaft. Das dankbare Volk von Byzanz vergötterte ihn. So wie er sich auf den Straßen zeigte, begrüßte ihn jubelnder Zuruf. »Heil dir, o Julianus! Du hast die vertriebenen Götter, mit ihnen die Freude, das Glück, die Lebenswonne wieder zurückgeführt auf die Erde. Die grollenden Christen hatten die Stadt, die Nähe des Hofes verlassen oder doch ihren Unmut zu verbergen gelernt. Die Berichte der Beamten aus allen Provinzen meldeten, oft wohl beschönigend und begründete Beschwerden vertuschend, begeisterte Zustimmung der Provinzialen zu den Maßregeln des Herrschers. Von allen Grenzen, zumal auch von der germanischen an Rhein und Donau, berichteten die Befehlshaber völlige Ruhe. Die Barbaren, eingeschüchtert durch Julians Siege und glücklichen Stern, wagten keine Einfälle. Sogar aus Persien verlautete, der Großkönig habe eine Gesandtschaft mit sehr friedlichen Vorschlägen abgeschickt. In diesen Tagen trafen auch, auf Einladung ihres Schülers, Maximus und Libanius aus Nikodemia ein, wurden von ihm auf das herzlichste und ehrerbietigste empfangen und in jeder Weise ausgezeichnet. Da hielt denn Libanius öffentlich auf dem weiten, säulengeschmückten Platze vor dem wiederhergestellten Tempel des Zeus Soter vor einer ungezählten Volksmenge eine glänzende Lobrede auf den Herrscher, von der dieser, in Festgewand gekleidet, aber auf einer Schülerbank, nicht auf dem Throne, der Rednerbühne gegenüber sitzend, gierig jedes Wort einsog. Es war ein recht langer Genuss. Nach der Abreise des Philosophen und des Rhetors hatte Julian Serapion und Jovian, wie fast jeden Abend, zu dem bescheidenen Nachtmahl in den Palast geladen. Sie mussten warten, bis seine etruskischen Priester die Zeichen des Abendopfers ihm geheim gedeutet hatten. Die beiden lehnten an dem Bogenfenster des mit Götterbildern reich geschmückten Speisesaales, das einen herrlichen Blick über den blauflutenden Bosporus und das asiatische Ufer drüben mit seinen vielen, aus Lorbeeren und Myrten lauschenden, weißsäuligen Villen gewährte. »Er ist sehr heiter heute«, sprach Jovian. »Er erzählte mir ganz stolz, es freute ihn offenbar fast wie ein Sieg über die Perser, von seinem Büchlein über die Cäsaren, das er diese Nächte über durchgefeilt. Es ist wirklich geistreich«, unterbrach Serapio, »ganz im Stile Lucians. Ja, wenn er spotten kann, dann ist ihm wohl. Wohler als denen, die sein Spott trifft«, meinte der gutmütige Jovian. »Aber auch ergreifend ist es, durch seinen heiligen Ernst, mit welchem er vor allen Imperatoren den Preis zuerteilt Marc Aurel, dem Philosophen im Purpur, weil dieser als seinen Lebenszweck bezeichnete, nicht Genuss, Ruhm, Macht zu gewinnen, nur den Göttern nachzueifern. Und wie Herakles, sagt er, haben ihm selbst die Götter die Arbeit auferlegt, die Erde von allem Unrecht zu säubern. Und dann wieder zwar ziemlich boshaft, aber auch wahrhaft geistvoll, ist seine Beurteilung von Konstantin und Konstantius, der alle Frevel und Verwandtenmorde abzuwaschen verstanden, durch ein gewisses Wasser, das der Taufe. »Das gefällt mir nicht«, sprach Jovian kopfschüttelnd, »man soll nicht verspotten, was andern heilig ist. Aber auch nicht zerschlagen und verbrennen, wie die frommen Christen den schönen Heiligtümern der Hellenisten taten und so gern wieder tun möchten«, litte es Julian. Er frohlockte, denke nur, 10 Abschriften hatte der Buchhändler neben den Gärten der Faustina. Weg sind sie. Alle 10 in 3 Tagen gekauft, und die Käufer haben nicht einmal ihren Namen bekannt gegeben, so dass der Verdacht der Gunstbuhlerei ausgeschlossen ist. Es ist wirklich erstaunlich, erwiderte Jovian, was er neben der unermüdlichen Sorge für das Reich in Krieg und Frieden alles fertigbringt. Ich bekäme den Schreibkrampf. 6 lange Reden oder Abhandlungen, seit wir hier sind. Ja, und einzelne davon, wie die Rede über die Imperatrix Eusebia, voll tiefsten Gemütes, andere, wie die Abhandlung über die Göttermutter und die über die Kyniker, er hat beide in einer Nacht geschrieben, voll Geist und Schwung. Und dann die begeisterte Rede an König Helios. Mir gefiel am besten davon das rührende Gebet am Schluss. Es enthält den ganzen Julian. Lass mich, o Helios, nur so lange leben, als es dir gefällt, mir frommt und diesem Reich der Römer nützt. Gewähre mir ein reines Leben, wachsende Erkenntnis, gotterfüllten Sinn und einen sanften Tod, aus dem hinweg ich zu dir aufschweben möge, ewig in deinem Lichte bei dir zu wohnen. Und dann die Unmasse von Briefen, die er täglich schreibt und zugleich diktiert. Darin tut er zu viel. Ich werde sie ihm einmal sagen. Ich begreife nicht, wiederholte Jovian, woher er die Stunden des Tages nimmt. Ei, er hat die Nacht dazu genommen und gedrittelt. 4 Stunden gehören, wie der ganze Tag, der Arbeit für den Staat, 4 dem Schlaf und 4 der Wissenschaft. Er bringt Hermes, dem Erwecker und Wacherhalter, häufig Opfer, auf dass er ihn vor dem Schlaf beschütze. Das einzig Gute an dem Schlaf, sagte er neulich, sind die von den Göttern gesendeten Träume. Du träumst, erwiderte ich ihm, oft wachend, wann du zu denken wähnst. Aber still, er kommt. Nach dem Abtragen der Speisen, nur über die Rede des Libanius war bei Tisch gesprochen worden, begann Serapio, der an der Tafel saß, nicht lag, wie die beiden Römer, mit feinem Lächeln. Du hast heute, Imperator, des Lobes arg viel gehört, 4 Stunden lang, länger als die längste Christenpredigt, zum Teil geistreich vorgetragen, zum größeren Teil dick aufgetragen, allzu dick, wie Schminke auf den Wangen einer alternden Buhlerin. Du hast es ausgehalten, alle 4 Stunden lang. Ich bewundere dich. Ich meinte einige Male, nun wird er aber aufspringen, der Augustus, und wird rufen, halt ein, ich ersticke vor Weihrauch. Aber nein, du bliebst ruhig sitzen, und bei jeder neuen Übertreibung lächeltest du aufs Neue den Schmeichler an. Doch nein, Schmeichler ist ungerecht, versteht man darunter bewusste Unwahrheit. Libanius glaubt, was er sagt, das ist mir gleichgültig. Aber auch du glaubst, was Libanius sagt. Und das, o Julian, das ist mir nicht gleichgültig, denn es steigert ins Maßlose deinen schlimmsten Fehler. Die Eitelkeit, sprach Julian ganz kleinlaut. Ja, ich weiß es schon lange. Ich möchte dir helfen, dich warnen. Nicht dich heilen, das ist undenkbar, aber einigermaßen dich mäßigen. Ich danke dir so viel. Ich mache nicht viel Lärm mit meinen Gefühlen, dazu sind sie zu tiefgründig. Das Leben danke ich dir und noch eins, die Kenntnis des glänzendsten Geistes der Zeit, des Deinen. Hat dich Libanius angesteckt? Spottete Julian, aber doch sehr angenehm berührt, denn der Germane lobte ihn nie. Ohne Sorge, du wirst dich bald überzeugen, dass mir die germanische Grobheit nicht angekränkelt ist durch deinen Griechen, denn ich bitte um die Erlaubnis, jetzt in dieser Stunde, nur vor dir und vor diesem treuen Jovian, auch eine Rede über den Imperator Julian halten zu dürfen, aber nicht eine Lobrede, sondern als bitteres Gegengift wieder jenen bis zum ekelsüßlichen Honig, eine Tadelrede. Ausgezeichnet, rief Julian und klatschte Beifall. Gut, dass du vorher schon klatschtest. Nachher tust du's vielleicht nicht mehr, meinte Jovian. Oh, ich kann viel vertragen. An Lob, ja, das wissen wir. Ob auch an Tadel, das wird sich jetzt erwahren. Fang nur an, du Magister Militum, fülle den Becher dem Franken und setz ihm jenen Rosenkranz dort auf, der dem Redner gebührt. Lieber nicht, sagte der verständige Jovian, einschenkend. Ein Rosenkranz passt nicht auf den Germanenkopf. Wir nehmen also an, begann Serapio sehr ruhig, du bist gestorben. Oho, eine verfluchte Annahme. Fern sei das Omen, lachte Julian. Es eilt mir nicht. Libanius hat dir die übliche Schmeichel, wolle sagen, Leichenrede gehalten, und nun wird ein Unbefangener von dem neuen Imperator beauftragt, eine Gegenrede zu halten. Der Mann übernimmt das recht gern und beginnt. Über die Fehler und Schwächen des verewigten Imperators Julian. Vortrefflich, lachte Julian, sich behaglich auf der Kline zurechtlegend. So werde ich, wie jener alte König von Ägypten, der sich totstellte, meine eigene Leichenrede hören. Ja, meinte Serapio, hoffentlich nicht mit der gleichen Wirkung. Wieso? Ramsinit sprang aus den Leichentüchern, bevor der freigemute Redner bis zur Hälfte gelangt war, und ließ ihn flugs enthaupten. Hei, das Ganze stimmt mich so heiter, ich tränke noch einen Becher. Hätte ich nicht den Kleinen schon geleert, den einzig ich mir täglich verstatte. Beginne. und Serapio trank und hob an. Bis zum Überdruss hat uns der Lobredner Julians Tugenden gepriesen. Kürzer nicht, auch nicht schwerer, aber unerfreulicher ist meine Aufgabe. Ich kannte nie einen Geist so glänzend, wie der Julians war. Der Tote bedankt sich, unterbrach der Gepriesene, sich verneigend. Aber auch nie einen bedeutenden Mann, der mit so vielen kleinen und großen Fehlern und Schwächen behaftet war. Ein vielversprechender Anfang. Sie aufzuzählen würden 2 Tage nicht reichen. Bitte, so viel Zeit musst du nicht auf den Verblichenen verwenden, er verdient es nicht. Nur die ärgsten Dinge greife ich heraus. Ich schweige also von jener unendlichen Eitelkeit, sonst könnte ich überhaupt niemals enden. Aber der Verewigte neigte auch sehr stark zum Gekünstelten, zum Gesuchten. Zum Beispiel, würde der Tote fragen, wenn er das hörte, unterbrach Julian. Zum Beispiel hält da der neu ernannte Jahreskonsul, ein Germane, Nivita, seinen feierlichen Aufzug in die Kurie des Senats. Wer folgt dem Wagen zu Fuß durch die sehr schmutzigen Straßen? Der Imperator. Noch mehr. Der Konsul hat an diesem Tage nach alter Sitte einige Sklaven freizulassen. Durch ein Versehen werden sie stattdessen dem Augustus vorgeführt, der sie freilässt. Auf den Irrtum merksam gemacht, straft er sich selbst um diesen Eingriff in jenes Amt um 10 Pfund Gold. Das ist ganz altrömisch. Katonisch, würde der Tote erwidern, wenn er reden könnte. Das eben ist die Künstelei. Er war, und alle seine Zeitgenossen sind, nichts weniger als altrömisch. Sie spielen Altrömer, sie sind es nicht. Ferner, alles konnte er, nur nicht schweigen. Wie er zu viele Briefe schrieb, so redete er zu viele Reden. Ein Herrscher aber soll gar nicht reden, sondern handeln. Ich will es nicht an Constantius loben, dass er nie in den Senat ging, dort zu sprechen. Er wusste, er konnte nicht sprechen. Aber Julian wusste, leider, dass er reden konnte, und er, der so schlimm von den langen Reden der Christenpriester sprach, er redete unablässig. Im Senat und überall. Er fing immer an, nur wenige Worte, dann folgten Regengüsse von Worten wie zur Zeit der Arche Noahs. Weiter. Er hungerte nach Lob wie Vitellius nach Fraß. Auch ein Verschwender war er. Das ist stark, unterbrach der Tote. Sein Magen und sein Schneider warfen ihm oft vor, er sei ein Geizhals. War er auch, in Speise und Gewandung. Aber ein Verschwender war er in dem Ankauf von Büchern. Stirbt da ein Bischof, der des Hochverrats recht stark verdächtig, Constantius hätte seinen ganzen Nachlass, zumal auch den Weinkeller, eingezogen. Was tut der Bücher nach? Er belässt alles den Erben und die Bücherei kauft er zu dem geforderten Preise. Er war nicht zu niedrig. Es waren wertvolle Verteidigungen der Lehre des Galiläers darunter, murrte der Selige entschuldigend. Er kaufte sie, um sie zu widerlegen. Also auch Zeit wie Geld verschwendet, schalt der Ankläger. Abergläubig war er. Ärger als Hadrian. Alles, was geschah oder nicht geschah, hatte etwas zu bedeuten. Unablässig opferte er, aus den Opferzeichen den Willen der Götter zu erforschen. Da seine etruskischen Auguren ihn belehrt hatten, dass zumal das Blut weißer Vögel die Zukunft sicher verkünde, erschrak bei seinem Anblick in den Straßen von Byzanz jede Gans, und alle Möwen sind kreischend ausgewandert aus dem Römerreich. Ja, er zahlte einmal 3 Pfund Gold für einen nie gesehenen weißen Vogel, den ihm einer seiner keltischen Petulantes brachte. Aber bevor der Vogel weissagen konnte, fiel Regen auf ihn. Siehe, es war ein angestrichener Spatz. Und so hat er auch unter den Menschen gar manchen Spatzen für einen Weissager gehalten. Auch andern als den größten Göttern opferte er unablässig und unmäßig. Pan, Hekate, auch der ägyptischen Isis. Er bildete sich fest ein, wiederholt seien ihm Götter leibhaft erschienen, und der Genius Roms habe dabei einmal sein Haar gestreichelt. Er hat's getan, sprach Julian, still und ernst zu sich selbst, unhörbar für den Germanen, dort vor Straßburg. Um nicht auf den Weg zu den Tempeln bei den unaufhörlichen Opfern zu viel Zeit zu verlieren, hat er sich in diesem seinem Palaste selbst den größten, schönsten Raum zu einem Tempel des Helios umgebaut und geweiht. Und hier zu opfern ist täglich seine erste Verrichtung nach dem Erwachen. Aber er durfte die heiligen Götter als seine Hausgenossen neben sich wohnen lassen, denn, das muß auch der Tadelredner rühmen, unter seinem Dache geschah Unkeusches nie. Da drückte ihm Julian schweigend die Hand. Aber weiter. Der Verewigte gab in maßloser Schwäche seiner Vorliebe nach für die Philosophen oder alles, was sich so nannte. Neulich führt er den Vorsitz in einer wichtigen Senatssitzung. Da wird ihm gemeldet, der Philosoph Crispus, ein Schüler des Maximus, aus Asien sei eingetroffen. Aufspringt der Augustus so hastig, dass sich ihm der Purpur zusammenschnürt, läuft durch die Kurie durch das Vorzimmer, umarmt draußen auf den Stufen vor dem gaffenden Volk den Philosophen, dessen Bart freilich fast ebenso vernachlässigt war wie der des Imperators. Und zahllos sind sie, die Schmeichler und Schmarotzer, die sich als Philosophen an ihn hängen. Die Köche und Haarkünstler hat er verjagt, diese Schwätzer hat er hereingeführt. Er musste zuletzt die Haarkünstler zurückrufen, sich der Bärte seiner Philosophen zu erwehren. »Höre du, nicht lügen«, mahnte der Verstorbene. Ein weiterer Fehler war, mit jener Künstelei zusammenhängend, dass er schauspielerte. »Das ist stark«, meinte Julian. »Aber wahr«, seufzte Jovianus. Gewiß handelte und redete er nicht lediglich, um den Beifall der Augen- und Ohrenzeugen zu gewinnen. Im Gegenteil, er hat oft mutig der Meinung, der Neigung der Menge getrotzt. Allein bei der aus ganz edlen Beweggründen begangenen Handlung schielte er doch immer, wie ein mittelmäßiger Schauspieler, in das Publikum hinein, ob es seiner schönen Handlungsweise, seiner gewählten Redeweise, auch wohl mit beifälligem Verständnis folge. Das war ihm so zur Natur geworden, er wußte es gar nicht mehr, dass er so tat. Wie Gewohnheitslügner nicht mehr wissen, dass sie lügen. »Ja«, seufzte Julian, ganz eingeschüchtert. Er schauspielerte. »Aber nicht schlecht, meine ich. Wie?« »Doch, denn er übertrieb. Er war zuletzt manieriert. So schrieb er viele Briefe, nur um darin mit einer bei den Haaren herbeigezogenen Gelehrsamkeit zu prunken. Er schrieb überhaupt viel zu viel Briefe.« »Hat er die hierauf verwendete Zeit den Staatsgeschäften entzogen?« fragte der Selige ganz demütig. »Nein, aber dem Schlaf, den er wieder natürlich verkürzte. Ach, er wäre so viel gesünder, kräftiger gewesen, hätte er dem Gotte Hypnos mehr geopfert. Aber an den hat er so wenig geglaubt und an dessen Sohn, den Traumgott, so blind. Neulich erhascht er so einen Vorwand, 100 Feigen schickte er durch die Post des Staates an seinen geliebten Maximus. Mir scheint, du warst eifersüchtig«, warf der Tote ein. »Oder du issest selbst gern Feigen. Gedulde dich, du sollst auch deren erhalten. Er schickt sie dir herab aus der Verklärung. Aber dann bitte ohne die Anführungen von Homer, Herodot, Pindar, Aristophanes, Aristoteles, Hippokrates, Simonides und Theophrast und ohne den unausstehlichen Schlusssatz. Ich war zugegen, als er diesen Brief zugleich mit 4 anderen, 5 Schreibern diktierte. Denn er liebte es, auch hierin prahlerisch Julius Cäsar nachzuahmen. Den Schluss habe ich mir aufgeschrieben. Er lautet: Hat dieser Brief, nach deinem Urteil, die Mittelmäßigkeit erreicht, diese Wendung ist von übelriechend eitler Verlogenheit, so mag er, auf dein Lob gestützt, andern mitgeteilt werden. Das heißt, lass ihn 100-mal abschreiben. Bedarf er aber noch einer bessernden Hand, welche wäre geschickter als die deine, ihn so auszuschmücken, dass man sich sein erfreue? Wenn das nicht vor lauter Geschmack abgeschmackt ist, so kann ich nicht schmecken. Der Begrabene hob abwinkend die Rechte. Genug, du kannst das kaum überbieten. Schließen wir damit. Das war echt germanisch, deutlich. Ich meine, ich fühle Knodomars Schwertschlag noch einmal. Mehr kann ich auf einmal nicht vertragen. Du hast gesiegt, Germane. Dies Omen nehme ich an. Aber bitte, ich bin noch nicht zu Ende. Gerade von den Germanen noch ein Wort. Denn endlich, sein Hauptfehler war, er hat das Reich den Germanen ausgeliefert. »Oho«, rief der Tote und sprang in die Höhe, »das ist frech.« Zwar schlug er sie wiederholt im Felde, aber massenhaft nahm er sie in die höchsten Ämter für Krieg und Frieden auf. Sehr folgewidrig, denn er unterschätzte sie gewaltig, seiner lehrhaften Denkweise nach. Für starke Tiere erachtete er sie nur, und doch vertraute er ihnen in der Wirklichkeit die wichtigsten Stellen, sogar den ehrwürdigen Konsulat an. Ja, was hat er noch getan? Denselben Alamannenkönig Vadomar, den Fuchs, wie er ihn nannte, und den er fing, indem er ihn überfuchste, würde der geschmacklos wortkünstelnde Verewigte gesagt haben. »Ja, ja, das wäre so in seiner Art gewesen«, schmunzelte der Verschiedene. »Und der sich allerdings in römischem Dienst in Spanien ausgezeichnet, als klug und tapfer erwiesen hatte, diesen germanischen Fuchs hat er zum Statthalter der ganzen Provinz Phönike in Afrika gemacht. Wo er sich ebenfalls vortrefflich bewährte, würde der arme Verblichene hier einschalten, könnte er sich verteidigen«, sprach Julian. »Der hat wahrlich die blondzottigen Barbaren nicht zu seinem Vergnügen in hohe Ämter gebracht. Nein, weil er musste, weil sie tapferer, verlässiger und oft sogar klüger waren als seine Römer. Drum hätte er jene Unterschätzung ablegen müssen. Das tat er aber nicht. Warum? Aus eigensinniger griechisch-römischer Überhebung. Und doch war er wieder so grenzenlos, so freventlich schwach gegen das Germanische. Ei, ei, wieso? Dass er einem Germanen, der es wagte, ihm an einem Tage, da ihn griechisches Lob fast berauscht hatte, schonungslos, ja absichtlich und bewusst übertreibende Tadelworte zu sagen, den trotzigen Kopf nicht abschlagen ließ. So sagt man wenigstens, schloss Serapio sich erhebend. Nein, sondern diesen Kopf mit beiden Händen umfasste und dankbar küsste, rief Julian und tat nach seinen Worten. Ende von Band 3, Kapitel 11.